David aber floh aus Najot in Rama und kam heim und sprach sich gegenüber Jonathan aus, was habe ich getan, und worin besteht meine Schuld und mein Vergehen gegenüber deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er erwiderte ihm, Gott bewahre, du wirst nicht ums Leben kommen. Mein Vater tut ja nichts, sei es wichtig oder unbedeutend, ohne es mir zu offenbaren, warum also sollte mir mein Vater dies vorenthalten? Keine Rede. David gab ihm zurück, dein Vater weiß wohl, dass du Gefallen an mir gefunden hast, und denkt, das braucht Jonathan nicht zu wissen, er könnte sich darüber betrüben, vielmehr, so wahr Jahwe lebt und so wahr du lebst, zwischen mir und dem Tod ist nur ein Schritt. Jonathan entgegnete David, was du begehrst werde ich dir tun. David erwiderte Jonathan, morgen ist Neumond, und ich kann mit dem Könige nicht zu Tische sitzen. So entlasse mich denn, dass ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend, sollte dein Vater mich etwa vermissen, so sage, David hat sich von mir die Erlaubnis erbeten, geschwind nach seiner Vaterstadt Bethlehem gehen zu dürfen, weil dort das Jahresopfer für das ganze Geschlecht stattfindet. Sagt er darauf, gut. So ist dein Sklave ungefährdet, gerät er aber in Zorn, so kannst du wissen, dass von ihm auch das Unheil beschlossene Sache ist. Erzeige damit deinem Sklaven einen Beweis deiner Liebe, du hast ja deinen Sklaven in einen Jahwebund mit dir eintreten lassen. Ist aber auf meiner Seite eine Verschuldung, so töte du mich, aber zu deinem Vater, warum wolltest du mich dahin bringen? Jonathan antwortete, denke doch das nicht. Denn wenn ich wirklich erfahren sollte, dass es von Seiten meines Vaters beschlossene Sache ist, Unheil über dich zu bringen, würde ich dir so etwas nicht hinterbringen? David entgegnete Jonathan, wenn mir nur jemand hinterbringen würde, ob dir etwa dein Vater eine unfreundliche Antwort erteilt. Jonathan antwortete David, komm, lass uns aufs Feld hinausgehen. Da gingen die beiden hinaus aufs Feld. Jonathan aber redete David an, Jahwe, der Gott Israels, sei Zeuge, wenn ich morgen meinen Vater ausforsche, und es steht gut für David, sollte ich dann nicht nach dir schicken und es dir offenbaren? Jahwe tue Jonathan dies und das, wenn es meinem Vater gefällt, Unheil über dich zu bringen, so werde ich es dir offenbaren und dich entlassen, dass du ungefährdet ziehen magst, und Jahwe wird mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und willst du nicht, wenn ich noch am Leben bin, willst du mir dann nicht Barmherzigkeit in der Weise Jahwes erzeigen, dass ich nicht umkomme? Und entziehe niemals deine Barmherzigkeit meinem Hause, und wenn Jahwe die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden ausrottet, so soll Jonathans Name nicht hinweggerissen werden vom Hause Davids, und möge Jahwe Rache üben an den Feinden Davids. Da schwor Jonathan David noch einmal bei seiner Liebe zu ihm, denn er war ihm in herzlicher Liebe zugetan. Und Jonathan sprach zu ihm, morgen ist Neumond, da wirst du vermisst werden, wenn man nach deinem Sitze sieht. Am dritten Tag aber wird man dich ernstlich vermissen, dann stelle dich an dem Ort ein, wo du dich damals bei dem Anschlage verborgen hattest, und setze dich neben jenen Erdhaufen, ich werde dann am dritten Tage mit Pfeilen an seiner Seite hinschießen, um ein Ziel zu treffen. Dann werde ich den Burschen abschicken, geh, suche den Pfeil. Wenn ich nun dem Burschen zurufe, der Pfeil liegt herwärts von dir, bringe ihn. So komme heim, denn du bist ungefährdet, und es ist nichts, so wahr Jahwe lebt. Rufe ich aber dem jungen Manne folgendermaßen zu, der Pfeil liegt von dir hinwärts. Dann gehe, denn Jahwe hat dich weggeschickt. In Beziehung aber auf das Wort, das wir, ich und du, geredet haben, ist Jahwe Zeuge zwischen mir und dir in Ewigkeit. Da versteckte sich David auf dem Felde. Als nun der Neumond am, setzte sich der König zum Mahle zu Tische, und zwar saß der König auf seinem gewöhnlichen Sitz, auf dem Sitzplatz an der Wand, Jonathan aber saß vorn, und Abner an Sauls Seite, während Davids Platz leer blieb. Aber Saul sagte an diesem Tage nichts, sondern dachte, es ist ein Zufall, er ist nicht rein, weil er sich nicht hat reinigen lassen. Aber am Tage nach dem Neumonde fragte Saul, als Davids Platz leer blieb, sein Sohn Jonathan. Warum ist der Sohn Isses weder gestern noch heute zu Tische gekommen? Jonathan antwortete Saul, David hat von mir Urlaub nach Bethlehem erbeten. Er sagte, willst du mich nicht gehen lassen, denn wir haben ein Geschlechtsopfer in der Heimatstadt, und meine Brüder haben es mir anbefohlen. Bist du mir gnädig gesinnt, nun so lass mich abkommen und meine Brüder besuchen. Aus diesem Grund ist er nicht an des Königs Tafel gekommen. Da geriet Saul über Jonathan in Zorn und schalt ihn, du Sohn einer entarteten Mutter. Ich weiß wohl, dass du dem Sohne Isses anhängst, dir selbst und der Scham deiner Mutter zur Schmach? Denn solange überhaupt der Sohn Isses auf dem Erdboden lebt, wirst weder du noch dein Königtum feststehen. So schicke denn hin und lass ihn vor mich bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Jonathan antwortete seinem Vater Saul und fragte ihn, weshalb soll er umgebracht werden? Was hat er verbrochen? Da schwang Saul den Speer gegen ihn in der Absicht, ihn zu treffen. Als aber Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater beschlossene Sache sei, David ums Leben zu bringen, erhob er sich in glühendem Zorne von der Tafel und aß am zweiten Neumondstag nichts, denn es schmerzte ihn um Davids Willen, dass sein Vater ihn beschimpft hatte. Am Morgen aber ging Jonathan um die mit David verabredete Zeit mit einem jungen Burschen hinaus aufs Feld. Hier gebot er seinem Burschen, laufe hin und suche den Pfeil, den ich abschießen werde. Während nun der Bursche hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Als aber der Bursche bei dem Pfeil, den Jonathan abgeschossen hatte, angekommen war, rief Jonathan dem Burschen die Worte nach, eile schnell, halte dich nicht auf. Der Bursche hob den Pfeil auf und brachte ihn seinem Herrn, aber der Bursche wusste von nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan übergab sein Geschoss dem Burschen, den er bei sich hatte, und gebot ihm, geh, bringe es nach der Stadt. Während nun der Bursche heimging, erhob sich David neben dem Erdhaufen, warf sich mit dem Angesicht zur Erde nieder und verneigte sich dreimal. Und sie küssten einander und weinten aneinander überlaut. Dann sprach Jonathan zu David, geh getrost, in Betreff dessen, was wir beide uns im Namen Jahwes geschworen haben, wird Jahwe zwischen mir und dir, sowie zwischen meiner und deiner Nachkommenschaft in Ewigkeit als Zeuge walten.